DEG aktuell. DEG aktuell. Das Fanmagazin der Düsseldorfer EG. Präsentiert von der Düsselwelle und dem DEG Fanradio. Mit viel Selbstvertrauen und breiter Brust ging es nun zu einem der Angstgegner der Düsseldorfer EG, zum ERC Ingolstadt. Kurz danach ein Heimspiel gegen das damalige Tabellenschlusslicht, gegen die Straubing Tigers. Wie diese beiden Spiele gelaufen sind, hört ihr nun in den Zusammenschnitten des DEG-Fanradios. Hey, hier ist Leon Niederberger. Ihr hört das DEG-Fanradio. Viel Spaß beim Spiel. Beust, wieder auf Welsch. Welsch ist zentral zu Kammer, auch zu Blaunier, zu Börle, zu Brand. Brand, die Fackelschuss, abgefällte Scheibe, Nachschuss. Scheibe liegt frei. Tor! Maxi Kammerer 1-0. 6:51 vor Ende des ersten Drittels. Powerplay-Tor DEG. Zweites Drittel. Dann ist da Henryan. Kann die Scheibe drin halten, schöner Querpass von Machacek auf Bartha. Bartha neben das Tor. Dann den Langpfosten, Scheibe geht an den Kurzpfosten und dann Tor! John Henryan murmelt das Ding da irgendwie rein. Ähnlich wie am Freitag gegen Iserlohn murmelt er es rein. Unfassbar. Jetzt wieder der nächste Gegenstoß über Bartha. Die Möglichkeit, Bartha quer rüber, das Tor! Leon Niederberger, ja, 3-0. Mit dem 3-0, wunderschön gemacht. Boys, Entschuldigung. Mit dem Pass vor das Tor. Wunderschön gemacht hier, eiskalt gekontert. Drittes Drittel. Jetzt Schuss ist frei an den langen Pfosten. Und Bartha mit dem Mega-Save. Hier 10 Minuten vor dem Ende. Sullivan hält die Scheibe drin. Nochmal auf die linke Seite. Jetzt gibt es die Strafzeit gegen Marshall. Und dann ist die Scheibe aber im Tor. 1:25. Brandon Buck trifft hier. Greilinger. 39. Bei angezeigter Strafe gegen Kevin Marshall. Hey, this is Jeremy Walsh. You're listening to DEG Fan Radio. Enjoy the game, guys. Bata, Zwischengang, Kamera schickt dann über links. Daschner, Daschner mit der Scheibe. Immer noch Daschner auf Bata, auf die Rückhalle lang. Vor Schuss kommt, aber McIntyre ist da und dann machen sie es so langsam. Zweites Drittel. Scheibe gut mitgenommen gegen die Laufrichtung. Schuss kommt. Oh! Alex Bata! 8 Minuten gespielt. 7-8-5, um genau zu sein. Also für die DEG Bata. Die DEG ist jetzt wieder komplett, aber die Tigers mit der Schusschance. Jetzt muss der Puck auch noch rauskommen. Kommt er auch über die linke Seite zu Bata. Bata alleine. Bata, Bata. Tor! Von der Strafbank kommend wird er geschickt und vernascht. Wie heißt er denn? McIntyre. Drittes Drittel. Marshall hat jetzt den Puck auf die rechte Seite zu Laub. Schickt ihn ins Drittel. Immer noch Laub über die rechte Seite. Hat aber viele Tigers vor sich. Huss möchte den Puck haben. Huss kriegt ihn. Huss schnell. Tor! Von der DEG. Jonas Huss zieht ab und dann zeigt er auf den Mitspieler vor dem Tor. Ich würde sagen, der war abgefälscht. Johannes. Meine ich doch, Johannes. Und Welch lässt sich da feiern. War da Welch dran, der den Schuss da von Huss abfälscht. Dann gibt es den Konterversuch, aber Daschner läuft den Puck da gut weg. Macht aber einen schlechten Pass in Unterzahl. Die Tigers jetzt mit dem Anschluss. Mitchell ist das und Daschner, ey, das ist amateurhaft, was Daschner da macht. Scheibe wird dann verloren von den Tigers. Spieler Zelewski bringt sie aber auch in die blaue Linie. Schuss kommt, abgefälschte Scheibe neben das Tor, hinter dem Tor. Ist ein Tigers Spieler, nimmt den Puck wieder mit, versucht ihn vor das Tor zu bringen. Da ist ein Tiger zum Tor für die Tigers, 3-2. Ja, da wird einfach zu schlecht verteidigt von der DEG. Und das dürfte Hedden gewesen sein, der auf 3-2 verkürzt. Die Düsseldorfer EG gewinnt mit 3-2 gegen Straubing. Und er hier hat es schon wieder getan. Sogar zweimal. Hier ist Alex Bata. Alex. Dein Applaus. Wir haben ja einiges aufzubereiten. 33 Minuten hat es gedauert, bis überhaupt das erste Tor fiel. War das heute ein Geduldsspiel? Ja, das wussten wir vor dem Spiel, dass die Straubinger sehr defensiv spielen und auf unsere Fehler warten. Aber wir haben es eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gemacht. Am Ende haben wir es noch ein bisschen spannend gemacht, was unnötig ist. Und ein Gruß an die Fans, es bringt nichts, wenn wir 3-2 führen, selber ein bisschen nervös werden und in Überzahl ausgepfiffen werden. Das hilft uns auch nicht weiter. Kritische Worte von Alex Bata nach dem Sieg gegen Straubing. Allerdings honoriert von den meisten Fans mit Applaus. Die Fans kann ich verstehen mit den Pfiffen in Überzahl. Man zahlt nicht wenig Eintrittsgeld und möchte immer die beste Leistung sehen, gerade gegen einen Gegner wie Straubing. Andererseits, aus Sicht der Spieler, es war das dritte Spiel innerhalb von 6 Tagen, die Schlagzahl sollte so weitergehen, da kann man natürlich mal ein bisschen geistig müde werden, gerade gegen einen Gegner wie Straubing. Aber man hatte ja auch noch einen weiteren schweren Gegner vor der Brust. Nur 2 Tage später ging es nach Berlin zu den Eisbären und es wurde ein richtig, richtig hochklassiges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, mit Toren auf beiden Seiten und am Ende, hört doch selbst, beim Zusammenschnitt des DEG Fanradios. This is John Henry on and you're listening to the DEG Fan Radio. Die DEG mit einem sehr guten Wechsel, trotzdem der Schuss von Depot abgefälscht im Slot-Tor. Was für ein tolles Tor. 11. Spielminute. Ich meine, es wäre Florian Busch, der den Schlenzer von Mickey Dupont im Slot als Bogenlampe abfälscht. Keine Chance für Matthias Niederberger. Stellt den Spielverlauf ein bisschen über den Haufen geworfen auf den Kopf. Scheibe tropft von seiner Brust auf Daschner ab, Daschner auf Bata, Bata jetzt alleine aufs Tor. In der Mitte ist Dimitrev dabei. Dimitrev und dann Riesenparade, Nachschuss, Kamera, noch ein Nachschuss, wieder gehalten. Zweimal Behan glänzt hat, noch ein wütender Schuss von Bata. Schlechter Winkel, Puck geht raus. 2 Riesenparaden von Marvin Küppers. Doppelte Unterzahl, Bulli verloren, Scheibe in das Tor. Was für ein geiles Tor. Auch das wieder von Petersen. Zweites Drittel. Drin gehalten die Scheibe. Schuss kommt. Küpper mit dem Nachschuss. Und Tor! Abraller Beuße bringt den Puck in den Slot nochmal hinein. Und dann war's. Eddie Lewandowski. Anschlusstreffer. Matthias Niederberger bringt den Puck in die Ecke. Berliner holen ihn sich. Bauerntrickversuch. Tor! Vorarbeit durch Marcel Nöbels. Und dann war es Florian Busch. Dimitrev schön auf Daschner. Ja, Schussweg ist zu, kann den Puck nur tief spielen. Schön auf Henrin. Henrin wieder an auf Daschner. Der hat jetzt Platz, zieht zur Mitte, gibt rechts raus auf Bartha. Bartha holt aus, täuscht den Schuss an, Pass an Lafos. Oh, Henrin fälscht den Puck ins Tor ab. Super Pass von Bartha. Und Henrin im Slot alleine gelassen, Kelle reingehalten, Marvin Küpper ohne Chance. Powerplay-Treffer, DEG, 2:3, 32. Spielminute. Drittes Drittel. Rebound gesichert von Mahacek, der bringt den Puck hoch an die blaue Linie, dann weitergeleitet auf Ebner. Ebner schießt, Puck, Tor! Lewandowski fällt ab und am langen Pfosten kann dann der Kapitän Daryl Boyce ins leere Tor einnetzen. Das war richtig schön gespielt. Ausgleich, 3:3. 4,5 Minuten gespielt im Schlussabschnitt. 45. Spielminute. Daryl Boyce. Pika kann nicht befreien. 2 Minuten 20 noch. Berlin kann auch nicht befreien. Scheibe bei den Berlinern. Links an der Halbbande. Reingegeben in die Mitte. Matthias Siegerbender mit der Riesenparade gegen Marcel Nöbels. Overtime. Richmond läuft an. Scheibe auf der Vorhang. Zieht zur Mitte. Und Matthias hält mit der Fanghand. Penalty schießen. Erster Penalty-Schütze für die DEG ist John Henrien. Puck liegt bereit. Jetzt freigegeben. Nimmt viel Anlauf, viel Speed. Auch er über die linke Seite. Puck auf der Vorhand. Tor! Nick Pedersen. Auch er über rechts. Versucht zu überziehen. Matthias Niederberger hält. Matthias Niederberger hält. Der Extrapunkt geht nach Düsseldorf und die Glückwünsche der Spieler, die Jubeltraube völlig zurecht bei Matthias Niederberger. Ein Spiel in Berlin. Die TG holt 11 Punkte aus den ersten 4 Spielen nach der Länderspielpause, kommt damit auf die Pre-Playoff-Plätze und das sogar vorbei an den Kölner Haien. Die warten sonntagsabends im ISS-Dom um 19 Uhr zur Primetime auf das rheinische Derby. Zur Erinnerung, das erste rheinische Derby in Köln ging mit 3:2 nach Verlängerung an die Haie. Diesmal anderes Vorzeichen. Alex Bartha nach gut 10 Minuten eine schmeichelhafte 1:0-Führung. Nur 2 Minuten später, deswegen der verdiente Ausgleich durch Sebastian Uvira. Die Haie weiter spielbestimmt, schaffen es aber nicht, den Puck vorbei ins Tor an Matthias Niederberger vorbei zu wursteln. Ryan Jones dann 3,5 Minuten vor Schluss die scheinbare Entscheidung, aber 2 Minuten später Lukas Laub bei 6:5 erzielt tatsächlich den Ausgleich. In der Verlängerung Chancen auf beiden Seiten und 3 Sekunden vor Ende Justin Schack wieder 3:2 für die Haie nach Verlängerung. Abschluss des Novembers fuhr die DEG nach Krefeld. Es war das 6. Spiel innerhalb von 12 Tagen, die letzten 2 Spiele sogar in Verlängerung. Deswegen kein Wunder, dass Marcel Müller nach 3,5 Minuten zum 1:0 für die Hausherren für die Krefelder trifft. 1,5 Minuten vor Ende des ersten Drittels, Jeremy Welsh allerdings mit dem Ausgleich. Zu Beginn des zweiten Drittels, 27. Spielminute, Powerplay-Tor Dragan Umicevic, 2:1 die Führung für die Hausherren. 10 Minuten später John Henryan, Ausgleich DEG 2:2. Im dritten Drittel tasten sich beide Mannschaften mehr oder minder ab. Keine möchte den großen Fehler machen und deswegen geht's auch hier in die Verlängerung. Dort die 62. Spielminute, Powerplay DEG und dann flippt das DEG-Vereinradio komplett aus. Ebner hat an der blauen Linie den Puck auf der Kelle, gibt ihn rüber an Henryan, bekommt ihn zurück, legt tief auf Mahacek. Auf die rechte Rundung, in die rechte Rundung, bekommt dann wieder die Scheibe zurück. Das war's! Die DEG holt den Derby-Sieg. Der November ist rum, die DEG mit einem versöhnlichen Abschluss aus 7 Spielen 6 Siege geholt. Viel besser hätte es für Mike Pellegrims nicht laufen können. Aber Ende November bedeutet auch, 26 Spiele sind gespielt. Das ist genau die Hälfte der Vorrunde. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, die DEG ist auf Platz 9. Nicht besonders gut, aber offizielles Saisonziel ist ja Platz 10. Also, was das angeht, ist man voll im Soll. Und Luft nach oben ist ja auch noch, gerade im Dezember. 11 Spiele in 31 Tagen. Viel Arbeit für das DEG-Fanradio. Und natürlich, alle Spiele sind auch live bei uns zu hören. Sportstadt TV präsentiert. Hallo, ich bin Marco Sturm. Ihr seht Powerplay. Viel Spaß. Live aus dem Hyundai Center Düsseldorf Hörweg. Interessante Gäste. Wenn wir es nicht schaffen, in unserer besten deutschen Liga auch entsprechend deutsche Trainer zu etablieren, dann wird das in 100 Jahren nichts. Interessante Themen. Ich glaube nicht, dass das Geld nicht vorhanden ist. Die Frage ist, wo die Mittel eingesetzt werden. Wenn ich mir Personaletats mancher Vereine oder Clubs anschaue, denke ich, dass vielleicht das Geld an anderer Stelle besser verwendet werden könnte. Kontroverse Gespräche. Ich glaube, dass Martine Lang die Aussage nicht ganz so dumm gemeint hat, wie sie rübergekommen ist. Exklusive Statements. Ja, die Coaches Challenge wird beim Deutschland Cup eingeführt. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich das sage. Das ist eine Neuheit, die wir versuchen. Also die Coaches Challenge ist in Augsburg, wird praktiziert. Und tolle Gewinnspiele. Der Deutschland Cup wird in diesem Jahr zum 28. Mal ausgetragen. Wie oft hat Deutschland dieses Turnier bereits gewonnen? Hier ist Powerplay, der Hyundai Eishockey Talk. Ja, und wir sind natürlich mitten in den Vorbereitungen zu unserer nächsten Sendung. Und dazu gibt's auch schon einen Termin, nämlich Mittwoch, den 13. Dezember. Also morgen in einer Woche steht die 4. Ausgabe unseres Powerplay Talks an. Und wir haben natürlich wieder eine ganze Reihe interessanter Themen. Wir werden nochmal über den Deutschland Cup sprechen, eine Nachlese machen. Optimistisch ist die deutsche Nationalmannschaft ja da reingestartet. Etwas vielleicht ernüchternd, dann das Abschneiden. Und wir fragen uns natürlich, welche Erkenntnisse konnte man aus dem Deutschland-Cup ziehen in Richtung Vorbereitung für die Olympischen Spiele im Februar des nächsten Jahres? Wir werden natürlich den großen DEL-Roundup machen. Wo stehen die 14 Teams der deutschen Eishockey-Liga? Und da wir uns ja dann kurz vor Weihnachten befinden, werden wir natürlich auch mal fragen, wie es die Spieler denn eigentlich finden, schon am 2. Weihnachtsfeiertag wieder in vollem Einsatz zu sein. Viele Spieler können ja Heiligabend noch nicht mal nach Hause zu ihrer Verwandtschaft gehen. Und was sagen die dazu? Ist das das normale Profileben oder finden sie das schon ein bisschen schade? Dazu haben wir einige interessante Interviews geführt. Und wir haben natürlich auch interessante Gäste. Marco Friedrich wird da sein, Spieler der Iserlohn Roosters. Hans Finger wird unser Gast sein. Er ist Kommentator bei Telekom Sport. Wir haben Thomas Dolak zu Gast, ehemaliger DEL-Spieler und heute Trainer der Düsseldorfer Jugendmannschaften. Und aus dem DEL-Team der Düsseldorfer EG Bernhard Ebner, der Nationalspieler. Also, wir haben wieder tolle Gäste und ein tolles Programm. Das Ganze gibt's dann natürlich wieder live am Mittwoch, 13. Dezember ab 20.15 Uhr auf www.sportstadt.tv. Powerplay. Und auch die ersten beiden Sendungen des neuen Jahres sind bereits terminiert. Am Donnerstag, den 18. Januar und am Mittwoch, den 14. Februar, das ist übrigens Aschermittwoch, und auch Valentinstag gibt's die Ausgaben 5 und 6 von Powerplay. Dazu jetzt schon mal viel Spaß, aber zunächst nächste Woche Mittwoch unbedingt reinschauen. 13. Dezember, 20.15 Uhr, sportstadt.tv. Wir freuen uns auf euch. Hallo, hier ist Franz Reindl und ihr seht den Powerplay Eishockey Talk. Viel, viel Spaß. Mr. President, come take a walk with me. Come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for a night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? President, were you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pay. President, you'd never take a walk with me. Would you? Im November gab es die Pause für den Deutschlandcup. Einer der wenigen Tests für die deutsche Nationalmannschaft und ihrem Cheftrainer Marco Sturm, um sich auf die Olympischen Spiele im Februar vorzubereiten. Dementsprechend besetzt war das Turnier auch. Neben Deutschland waren die Nationen aus der Slowakei, Russland und ein europäisches Team USA mit dabei. Aus Düsseldorf war es interessant zu sehen, wie sich Maxi Kammerer und Bernhard Ebner schlagen werden. Denn die Olympischen Spiele werden wohl ohne die Spieler aus den beiden Top-Ligen der NHL und KHL stattfinden. Dadurch haben natürlich Spieler aus Europa eine größere Chance an dem Turnier und dem Olympischen Flair teilzunehmen. Bleiben wir zuerst nüchtern bei den Fakten. Klar und souverän hat Russland das Turnier gewonnen. Und das, obwohl sie, wenn man das mal so sagen kann, eher mit einer B- oder C-Auswahl aus jungen Spielern am Start des Deutschlandcups waren. Zweiter wurde die Slowakei vor Deutschland und den USA. Deutschland hatte das erste Spiel gegen die junge russische Mannschaft über 30 Minuten gut mitgehalten und ein echt schnelles Eishockeyspiel gezeigt. Sie waren sogar Anfang des zweiten Drittels mit 2:1 in Führung gegangen. schlagen. Das haben sie auch bis zur Hälfte gehalten. Danach konnten die Deutschen aber das Tempo der Russen nicht mehr mitgehen und man wurde sehr deutlich und eventuell auch etwas zu hoch mit 8:2 geschlagen. Bei diesem Spiel war Maxi Kamera schon im Einsatz. Er hatte einige gute Akzente und auch 2 Torschüsse, aber leider eine Plus-Minus von -3. Also er war bei 3 Gegentoren auf dem Eis. Die beiden anderen Spiele der Deutschen hat dann Bernhard Ebner mitgespielt, welcher gegen die Russen noch geschont wurde. Maxi Kamera bestritt mit ihm diese Spiele und er hatte danach einen Punkt, aber dazu kommen wir gleich noch. Leider ging das Spiel gegen die Slowakei mit 3:0 verloren. Die Deutschen haben zwar die Scheibe zum Tor gebracht, aber leider waren die Slowaken defensiv sehr kompakt und so konnte sich Patrick Rüber, der Torhüter, über einen Shootout freuen. Das letzte Spiel gegen die USA war das der beiden Mannschaften, die bisher noch kein Spiel in diesem Turnier gewonnen hatten. Also, es ging um die Ehre, nicht den letzten Platz zu belegen. Und so lieferten die Deutschen ein richtig gutes Spiel und schafften es auch diesmal, ihre Chancen in Tore umzumünzen. Sie gewannen 5:1 und Maxi Kamera war sogar als Vorlagengeber in der Scorerwertung zu finden. Bernhard Ebner zeigte bei den beiden Spielen gegen die Slowaken und die USA eine sehr solide Vorstellung. Er konnte sich zwar nicht in die Scorerliste eintragen, hatte einige geblockte Schüsse und ein gutes internationales Stellungsspiel. Maxi Kamera hat wie auch in der DL gezeigt, dass er offensiv gute Akzente setzen kann. Leider war er gegen Russland, wie schon erwähnt, bei 3 Gegentoren auf dem Eis. Daran wird er arbeiten müssen, um nach Pyongyang zu den Olympischen Spielen fahren zu können. Die Deutschen haben gezeigt, dass sie auch gegen B-Mannschaften von Spitzennationen über 60 Minuten nur wenig dagegen setzen können. Ein nicht so guter Tag bei der anderen Nation vorhanden sein, damit man diese schlagen kann. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass NHL- oder KHL-Profis für die Olympischen Spiele nicht berücksichtigt werden können, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin der Meinung, dass wir mit Dennis Seidenberg, Tobias Rieder und Leon Dreiseitel 3 Spieler haben, die eine ganze Reihe besser machen. Dazu hat man noch mit Tom Kühnackel und Tiffels 2 grundsolide Spieler in der Hinterhand. Wenn man jetzt noch darauf guckt, auch wenn wir bisher nie ein wirkliches Torhüterproblem im deutschen Eishockey hatten, dass wir mit Thomas Greiß und Philipp Grubauer noch 2 herausragende NHL-Torhüter zur Verfügung hätten, wäre das besonders im Kampf um das Mittelfeld bzw. um den Einzug ins Viertelfinale schon fast ein Muss, diese einsetzen zu können. Denn diese machen uns wirklich viel, viel besser. Die Jugend und auch die Spitzenförderung in den osteuropäischen Ländern und auch der Schweiz sind einfach besser als in Deutschland. Sodass, wenn man die besten Spieler, die ja auch dann teilweise in der NHL oder KL spielen haben, einfach zu gut sind, dass die Klasse einfach ein bisschen über dem deutschen Eishockey zurzeit liegt und deshalb wird es halt schwer mit dem Viertelfinaleinzug. Es gibt aber auch andere, die dann sagen werden, ja, das Mittelfeld rückt eher zusammen und wenn man da homogen und als Mannschaft auftritt, dann hat man da eine größere Chance, sogar vielleicht das Viertelfinale zu überstehen und im Halbfinale danach sogar noch eine Medaillenchance zu haben. Wie gesagt, wie es ausgehen wird, werden wir bei den Olympischen Spielen sehen. Bis dahin fließt noch ein bisschen Wasser den Rhein hinunter und wir machen jetzt weiter mit Musik. Ciao. Yeah. Hallo Wolfgang. Hallo Chris. Danke für deine Zeit. Gerne. Du schreibst jetzt schon seit mehreren Jahren für das DEG Fanradio den Live-Ticker. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, Live-Ticker zu machen, beziehungsweise was ist das Spannende daran? Naja, in der dritten Saison im Dom habe ich oft die Qualität des Tickers kritisiert und eines Tages wurde ich gefragt, ob ich nicht einspringen wolle. Das kam dann ein paar Mal vor und mittlerweile sind daraus schon 9 Jahre geworden. Spannend ist daran eigentlich nichts, aber es macht Spaß, wenn man nach dem Spiel im Forum oder auf Facebook die meist positiven Reaktionen liest. Außerdem darf ich ja auch immer ein wenig meinen Senf dazugeben. Ist es nicht besonders schwer, abzuschätzen, zu sehen, zu schreiben, vielleicht dann auch noch uns zu hören, keine Wiederholung zu haben und so weiter und so fort? Braucht man da eine gewisse Fähigkeit oder was macht es aus für dich, das alles koordinieren zu können? Tja, ein paar Sekunden in die Zukunft blicken zu können, hilft ungemein. Da ich das aber nicht kann, ist es in der Tat nicht einfach. Ich habe schon manches Tor verpasst, weil ich gerade eine Großchance beschrieben habe und dann doch noch der Puck im Netz landete. Da bin ich dann sogar froh, dass ich euren Kommentar auf den Kopfhörern habe, damit ich den Treffer den Lesern auch beschreiben kann. Auch wenn du den Ticker gerne schreibst, bist du ja auch eine Art Statistikfreak und du hast eigene Tabellen und Statistiken erstellt. Erzähl mal darüber, was hast du da gemacht? Ja, ich habe in Excel eine Tabelle gebastelt, in der ich die Spielergebnisse eintrage und dann automatisch die aktuelle Tabelle errechnet wird. Da ich diese Tabellen nun schon seit 9 Jahren führe, kann ich damit auch einen Rückblick machen. Das heißt, ich kann jede Begegnung einstellen und sehe dann, wie oft in diesen 9 Jahren die beiden Teams gegeneinander gespielt haben, wer wie oft gewonnen hat, wie viele dieser Spiele erst nach der regulären Spielzeit entschieden wurden, wobei ich nicht zwischen Verlängerung und Penaltyschießen unterscheide. Und das Ganze kann ich auch nur für die Heimspiele des jeweiligen Teams sehen. Was aber auch wichtig ist, ich habe in dieser Tabelle ein Blatt, auf dem ich diverse Spieltagsinformationen eingebe und dies dann in Ticker geeigneter Form ausgegeben wird. Das beginnt bei der Aufstellung der beiden Teams, was mir jede Saison zu Beginn viel Arbeit macht, weil die DEL wieder ein anderes Format zur Präsentation ausgetüftelt hat. Geht weiter mit den aktuellen Spielständen der anderen Spiele bis zu den Drittelstatistiken. Was sind für dich denn die wichtigsten Statistiken eines Eishockeyspiels, beziehungsweise für ein Eishockeyspiel? Und sind sie wirklich so wichtig, wie manche sagen, oder hältst du das für übertriebenen Schnickschnack? Also eindeutig am wichtigsten sind die Tore. Klar. Sonst geben natürlich die Schüsse, die Strafen und die Bullies einen gewissen Einblick auf den Spielverlauf. Für Spieler ist meines Erachtens wichtig, wie viel er scored, wie oft er auf der Strafbank sitzt und bei Verteidigern vielleicht noch die Plus-Minus. Torhüter sollten vor allem eine gute Fangquote haben. Aber man darf das nicht überbewerten. Natürlich ist es wahrscheinlich, dass ein Spieler, der eine Scoring-Streak hat, im nächsten Spiel wieder punktet oder dass ein Torwart mit einer hohen Fangquote schwer zu überwinden ist. Aber im Endeffekt ist Eishockey ein Spiel, keine Mathematikaufgabe. Könnte man das berechnen, wäre es doch langweilig.